Erster Rehab Eam ging nach Sichem. Ganz Israel war dort. Sie wollten ihn zum König machen. Zweiter Jerobeam hörte das in Ägypten. Er war vor König Salomo geflohen. Er kam aus Ägypten zurück. Dritter, die Menschen riefen Jerobeam. Er kam mit ganz Israel zu Rehabeam. Sie sprachen mit ihm. Vierter, dein Vater gab uns schwere Arbeit. Mache unsere Arbeit jetzt leichter. Dann dienen wir dir. Fünfter, er sagte, geht für 3 Tage weg. Dann kommt wieder zu mir. Das Volk ging weg. Sechster, König Rehabeam fragte die alten Männer. Sie arbeiteten früher für Salomo. Er fragte nach Rat. Siebter, sie sagten, sei heute gut zu ihnen. Antworte freundlich. Dann werden sie dir immer dienen. Achter, aber er hörte nicht auf sie. Er fragte die jungen Männer. Er war mit ihnen aufgewachsen. Neunter, er fragte sie, was ratet ihr mir? Das Volk will weniger Arbeit. Was soll ich sagen? Zehnter, die jungen Männer antworteten ihm. Er sollte sagen, mein kleiner Finger ist dicker als mein Vater. Elfter, mein Vater gab euch schwere Arbeit. Ich mache sie schwerer. Er nutzte Peitschen. Ich nutze Skorpione. Zwölfter, am dritten Tag kamen Jerobeam und das Volk zurück. Der König hatte das so befohlen. Dreizehnter, der König gab dem Volk eine harte Antwort. Er hörte nicht auf die alten Männer. Vierzehnter, er sprach wie die jungen Männer. Er wollte die Arbeit schwerer machen. Er nutzte Skorpione. Fünfzehnter, der König hörte nicht auf das Volk. Gott wollte das so. Gott sprach früher durch Ahia von Silo. Sechzehnter, das Volk sah, der König hört nicht zu. Sie sagten, wir gehören nicht zu David. Geht heim. Siebzehnter, Rehabeam war nur König über die Israeliten in den Städten von Juda. Achtzehnter, Rehabeam schickte den Aufseher Adoniram. Das Volk tötete ihn mit Steinen. Rehabeam floh nach Jerusalem. 19. So trennte sich Israel von der Familie Davids. Das ist bis heute so. 20. Israel hörte, Jerobeam ist zurück. Sie machten ihn zum König. Nur der Stamm Juda blieb bei Rehabeam. 21. Rehabeam kam nach Jerusalem. Er sammelte 180.000 gute Soldaten. Er wollte gegen Israel kämpfen. 22. Aber das Wort von Gott kam zu dem Mann Schemaja. 23. Sagt das zu Rehabeam und zu den Stämmen Juda und Benjamin. 24. Gott sagt, kämpft nicht gegen eure Brüder. Geht alle nach Hause. Ich wollte das so. 25. Jerobeam baute die Stadt Sichem aus. Er wohnte dort. Dann baute er auch die Stadt Pnuel. 26. Jerobeam dachte nach. Er hatte Angst um seine Macht als König. 27. Das Volk geht zum Tempel nach Jerusalem. Sie bringen dort Opfer. Dann folgen sie wieder Rehabeam. 28. Der König suchte Rat. Er machte 2 Kälber aus Gold. Er sagte, hier sind eure Götter. 29. Er stellte ein Kalb in Bethel auf. Das andere Kalb stellte er in den auf. 30. Das war eine Sünde. Das Volk ging zu den Kälbern bis nach den 31. Er baute Häuser für Opfer. Er machte einfache Leute zu Priestern. Sie waren keine Leviten. 32. Jerobeam machte ein Fest am 15. Tag im 8. Monat. Er opferte auf dem Altar. 33. Er ging zum Altar am 15. Tag im 8. Monat. Er feierte dort ein Fest.